Fundsachen 1492. Eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln von Peter Michel Ladiges. Erstes Kapitel: Wörter entdecken. Oder neue Historie von dem niedergängischen Indien, so von Christoffel Dauber erstlich erfunden. Was bedeutete das deutsche Wort Entdecker zur Zeit der großen geografischen Entdeckungen? Das war einer, der sich vor anderen entblößte. Oder ein Schinder, ein Abdecker, der veränderten Tieren das Fell abzog. Und Christoph Kolumbus? Cristóbal Colón war ein Erfinder. Noch Hoffmannswalder schreibt, Kolumbus hat Amerika erfunden. Erfinden hieß etwas finden, das man gesucht hat. Nicht durch Zufall. In der Bedeutung von als Erster etwas finden und erkunden verstand man vor 500 Jahren das Wort entdecken nicht. Wer damals seinen Kopf entdeckte, stellte nicht etwa gerade fest, dass er überhaupt einen hatte, sondern er nahm seinen Hut ab. Wörter ändern die Bedeutung, ändern sich, verwandeln einander. Zuweilen rasant. Wenn in den 50er Jahren von einer geilen Alten die Rede war, war es eine alte Geile. Heute hat eine geile Alte nichts mehr mit geriatrischer Nymphomanie zu tun. Es gibt für uns die Wörter nur gesprochen, beim Sprechen. Die Wörter existieren für uns nur als Klang, mit den Buchstaben des Alphabets aufgezeichnet. Die keine Bedeutung enthalten. Nach einer jeweils konventionellen phonetischen Umschrift. Entdecken. Bedeutung und Verständnis von Wörtern entdecken, in denen vor 500 Jahren knapp 20 Generationen, 20 Mal eine neue Generation Ereignisse beschrieben worden sind, wie sie damals erschienen. Nicht welche Vorstellungen wir heute mit ihnen verbinden. Mit Entdecken und Entdeckungen machen. Erst 300 Jahre später hatte das Wort Entdeckung sich auf Deutsch zu dem neuen Verständnis gewandelt. Die deutschsprachigen Völker waren an den überseeischen Entdeckungen nicht direkt beteiligt, sahen aus der Distanz mehr das Ergebnis der Suche, den Fund, die Fundsache. Von den seefahrenden Nationen der westeuropäischen Küstenländer, Portugal, Kastilien, England, Frankreich und mit aktiver Beteiligung von Italienern in Besitz genommen. Sie hatten mit Entdecken zu tun und in ihren Sprachen entwickelten sich die entsprechenden Wörter Descouvrir, discover, découvrir, scoprire. Damals schon und in sehr viel kürzerer Zeit. Etwa einem Jahrhundert, 3, 4 Generationen. Zu ihrer neuen Bedeutung. Der Mythos von Entdeckern und Entdeckungen. Von was war in den Wörtern Descouvrir etc. damals zur Zeit Colons die Rede, wenn nicht von Entdecken, wie es heute verstanden wird? Wie heute auch Descouvrir verstanden wird. Aber in Descubrir ist zudem immer noch die ursprüngliche Bedeutung des Entblößens erhalten geblieben. Descubrirse im Spanischen heißt immer noch sich verraten, sich blamieren. Erhalten hat sich in den romanischen Sprachen ebenso die Bedeutung dieser Wörter als Ausdruck militärtechnischer Bezeichnung. Im Spanischen gibt es neben Descubrimiento, der Entdeckung, Descubierta, die militärische Erkundung eines Gebietes. Französisch aller à la découverte heißt Auskundschaften, rekognoszieren. Blößen des Gegners erkennen. Durch Vorstöße von Aufklärungsaktionen. Das Wort entdecken gibt den militärischen Aspekt des Ausdrucks, das Rekognoszieren nicht wieder, und deckt damit die Sache zu, um die es vor 500 Jahren den sogenannten Entdeckern ging. Es beginnt Mitte des 15. Jahrhunderts in Portugal. Gomes Eanes Zurara, Komtur des Christusordens, beendet 1453 seine Chronik zum Ruhm der Taten des Infanten Dom Enrique, fälschlich der Seefahrer genannt, Großmeister des Christusordens. Mit Hilfe des Ordens und seiner Christusritter betreibt Dom Enrique die Finanzierung, Organisation und Durchführung der portugiesischen Hochseeexpeditionen entlang der afrikanischen Atlantikküste und zu den westlich liegenden Inseln. Deren Geschichte sein Comtur Zurara verfasst. Crônica dos feitos notáveis que se passaram na conquista da Guiné por mandado do infante Dom Enrique. Chronik der bemerkenswerten Taten, die sich bei der Eroberung von Guinea im Auftrag des Infanten Dom Enrique zugetragen haben. Ein sehr sachlicher Titel. 1841 wird der Text nach einem in der Pariser Nationalbibliothek 2 Jahre zuvor aufgestöberten Originalmanuskript herausgegeben. Der Titel? Chronica do Descobrimento e Conquista da Guiné. Eine glatte Geschichtsfälschung aus dem Geist historischer Wissenschaft. Nirgends ist bei Zurara von Descobrimento, immer nur von Conquista die Rede. Das Wort Descobrimento kommt in dem gesamten Text nicht ein einziges Mal vor. Die Christusritter und ihr Chronist verstanden ihre maritimen Expeditionen als militärische Unternehmungen zur Errichtung christlicher Herrschaft. Eines Tages, 1441, kommen Antoine Gonçalves und Nuno Tristan auf die glorreiche Idee, von ihrer Expedition dem Infanten eine etwas lohnendere Beute als nur wie üblich Felle und Öl von Robben mitzubringen. Sie ziehen nachts los, überfallen nichtsahnende und wehrlose Leute und nehmen sie gefangen. Sie machen Kativusch. Gefangene bei einer kriegerischen Handlung, die sich verkaufen lassen. Wie das Kriegsrecht erlaubte. Gefangene brachten entweder ein Lösegeld auf, um sich freizukaufen, oder sie brachten es ein, indem man sie verkaufte. Außerdem machte man doppelte Beute, denn zu dem Gewinn aus ihrem Verkauf als Erbeutete kam die Erbeutung ihrer Seelen für Gott und den Heiligen Glauben. Sie hatten sich nach der Ankunft in Portugal der Taufe zu unterziehen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Davon ist, als Antão Gonçalves und Nuno Tristán mit ihrer Beute heimkehren, auch Dom Henrique ganz begeistert. Es war, kommentiert Solara, schon immer sein frommer Wunsch gewesen, die Rettung verlorener Seelen zu suchen. Und wenn ihre Körper sich auch unter ein Joch beugen mögen, so wiegt das nichts im Vergleich zu ihren Seelen, die auf ewig nun die wahre Erlösung gefunden haben. Dom Henrique schlägt Antão Gonçalves zum Ritter und schickt eine Gesandtschaft zu Papst Eugen mit den guten Nachrichten über den Erfolg im Kampf gegen die Ungläubigen und einer Schilderung der Heidenarbeit und Riesenkosten bei der Befreiung der Seelen. Der Heilige Vater ist bereit, die Ablassgelder von Ceuta mit dem Christusorden zu teilen und bescheinigt den Rittern bei ihren Kriegszügen volle Vergebung all ihrer Sünden. Auf diese Weise kommt Dom Henriques Unternehmen erst richtig in Schwung und finanziert sich selbst. Alma und Cativo, Seele und Gefangener werden zu Synonymen. Von nun an ist bis zum Schluss der Chronik fast nur noch von Gefangennehmen und Einfangen die Rede. Im vorletzten Kapitel macht Zurara dann die Rechnung auf, wie viele Seelen in den 7 Jahren bis 1448 ins Königreich eingebracht worden waren. Stücker 927. Pro Jahr noch nicht einmal 140. Das ist verglichen mit den Hunderttausenden, die die Franzosen im Zeitalter der Aufklärung als Sklaven in die neue Welt verfrachteten, äußerst bescheiden. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Wörter noch nicht um die Sache drumherum reden und ganz simpel nur von Erobern und Gefangennehmen und von nichts anderem sprechen. Der Ausdruck Descubrimento findet sich in Soraras Chronik nicht und das Verbum Descubrir ausschließlich in der alten Bedeutung von sich Blöße geben, aber immer nur zur Bezeichnung von Vorgängen im Zusammenhang mit militärischen Aktionen. Auch das Adjektiv Descoberto verwendet Zurara nur als militärischen Terminus technicus für das Fehlen einer Deckung, für ungedeckt sein, wehrlos. Zurara schließt seine Chronik der Conquista von Guinea ab, als Cristobal Colón gerade 2 Jahre alt ist. 40 Jahre vor dessen Expedition in die westlichen Gegenden des Ozeanischen Meers verstehen die Ritter des Christusordens ihre seefahrerischen Unternehmungen als kriegerische Operationen zur Eroberung Guineas und denken in ihnen vertrauten militärischen Kategorien. 1506, im Todesjahr Colons, also etwa 2 Generationen später, schreibt Valentín Fernández, ein international angesehener deutscher Buchdrucker in Lissabon, spezialisiert auf Themen der Seefahrt, das Manuskript von Zurara ab. Aber den Titel, wo es dort Conquista da Guinea heißt, ändert er in Descubrimento de Guinea. Valentín Fernández war Fachmann auf diesem Gebiet und kannte sich aus. Er muss einen triftigen Grund für seine Abänderung von Conquista in Descubrimento gehabt haben. Ganz banal gesagt, er verfügte über das neue Wort, das Zurara noch nicht hatte. Aber wie bei diesem schon Descubrir und Descoberto allein als militärische Ausdrücke Verwendung gefunden hatten, so bezeichnete das abgeleitete Substantiv Descubrimento weiterhin eine militärische Aktion, nicht etwa einen friedlichen Vorgang im Gegensatz zur kriegerischen Conquista. 1506. Als Valentín Fernández in Lissabon das Manuskript von Zurara abschreibt, arbeitet sein Freund Duarte Pacheco Pereira, erfahrener Kapitän und Geograf, seit einem Jahr aus Cochim zurück und schon über 20 Jahre mit dabei, an einer Zusammenfassung seiner praktischen Kenntnisse und einer Gesamtdarstellung der von Portugal geleisteten Aufklärungsarbeit seit der Zeit des Infanten Dom Henrique. Esmeraldo de situ orbis. Die Aufklärungsarbeit heißt bei ihm Discovrir. Dass mit dem Wort nicht unsere Vorstellung von Entdecken bezeichnet wird, geht eindeutig aus dem Zusammenhang hervor. Descubrir ao longo da costa do mar. Der Küste folgend weiter zu erkunden. Descubrir Guinea até a Sierra Leone. Guinea bis Sierra Leone zu erkunden. Hier von Entdecken zu sprechen, wäre ziemlich absurd. Die Historiker, in ihrem Konzept von Entdeckung als einem schrittweise anwachsenden, wesentlich wissenschaftlichen Erkennen der wirklichen geografischen Verhältnisse, haben, um dem verbalen Dilemma zu entgehen, für den zu benennenden Vorgang ein blumiges Modewort kreiert. Entschleiern. Eine recht albern wirkende Verbrämung militärischer Aufklärungsarbeit zur Besetzung strategischer Machtpositionen. Als ginge es um die entschleierte Maya. Duarte Pacheco verbindet Descubrir selten mit den tatsächlichen Descubridores, den Kapitänen, die in der Praxis die Unternehmungen durchführten. Durchzuführen den Auftrag hatten. Auf Erkundung geschickt wurden. Von den Großmeistern des Christusordens. Nach Dom Henrique wurde das Amt von der Krone übernommen. Den eigentlichen Initiatoren und obersten Leitern des gesamten Unternehmens. Mit ihnen verbindet Duarte Pacheco die tatsächlich geleistete Aufklärungsarbeit. Sie schicken auf Erkundung und kassieren das Erkundete. Es gehört ihnen und ist ihr Descubrimento. Erkundetes Gebiet, das unter ihre Herrschaft fällt. Valentín Fernández konnte in Zurara's Conquista da Guinea nichts anderes als das Stadium von Descubrimento sehen. Zu einer Conquista im Verständnis seiner Zeit wurde Guinea durch König João II. 1482 mit dem Bau der Feste São Jorge da Minha. Er demonstriert die Tatsache durch den neuen Titel eines Herrn von Guinea. Señor de Guinea. Valentín Fernández, Korrektur von Conquista in Descubrimento, ist eine dem richtigen Verständnis dienende Aktualisierung. Im Gegensatz zu der ideologischen Verfälschung in Descubrimento e Conquista da Guinea bei der Herausgabe von Zurara's Text 1841. Der historischen Vorstellung des 19. Jahrhunderts von anwachsendem Wissen einerseits und Expansion politischer Macht andererseits als zwei Seiten ein und derselben Geschichte. Wenn Duarte Pacheco Pereira von Descubrimento e Conquista spricht, sind es zwei aufeinanderfolgende Phasen der militärischen Erweiterung des Herrschaftsgebietes. Tätigkeiten, deren Ergebnisse zum festen, vererbbaren Besitz der Könige von Portugal zählen. Vorstellungen von nationaler oder staatlicher Zugehörigkeit vermischen die herrschenden Verhältnisse damals und heute. Das Königreich Portugal war kein portugiesisches Königreich und auch nicht das Reich des portugiesischen Königs. Portugal war ein Territorium, zu dem ein König und das einem König gehörte. Aber wenn der König von Portugal andere Länder und neue Territorien eroberte, gehörten sie zwar dem König von Portugal, nur zum Königreich Portugal gehörten sie nicht. Guinea wird nicht portugiesisches Hoheitsgebiet, sondern der König von Portugal wird Herr von Guinea. König Manuel schließlich, wenige Jahre vor Pachecos Esmeraldo de Sito Orbis. Señor de Guinea e da Conquista, Navegação e Comércio de Etiópia, Arábia, Persia e da Índia. Die Auftraggeber verschafften sich Herrschaftsrechte über das Territorium der Conquista und unterwarfen sich in diesem Gebiet die Bereiche von Navegação und Comércio. 1552, rund 100 Jahre nach Zurara und knapp 50 Jahre nach Duarte Pacheco, gibt João de Barros die erste Dekade seines großen Geschichtswerks Asia heraus. Dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. Er sieht die Geschichte mit dem merkwürdigen Titel des Königs in einem ganz anderen Licht. Die Könige dieses Königreiches waren unter dem heiligen und wahren Banner der Miliz Christi viel weiter bis in den Osten Asiens gekommen. Und diese Könige, schreibt Barusch, als Herren des Königreiches Ormus, in dessen Staatsgebiet ein guter Teil und der beste des Küstenlandes von Arabien und Persien liegt, und als Herren des Königreiches Goa mit den dazugehörenden Ländereien und Inseln, als Herren des Königreiches Kambaya, da sie dessen Häfen übernommen haben, als Herren des goldreichen Malakka, als Herren der östlichen Inseln Maluku, Banda und so weiter, nennen sich lediglich Könige von Portugal und der Algarven auf beiden Seiten des Meeres, Herren von Guinea und der Conquista, Seefahrt und des Handels von Äthiopien, Arabien, Persien und Indien, als würden jene genannten Reiche und Besitztümer nicht auch nach ihren Gesetzen und Anordnungen regiert, als würden von ihnen nicht Tribute und Abgaben gezahlt und als hätten sie nicht ihren Nacken unter die Füße unserer Könige gebeugt. Von den mit dem Titel genannten drei Bereichen Conquista, Navegação, Comércio bringt er die ganze Geschichte in ein System, in dem Descobrimento so gar nicht erscheint. Diese drei voneinander verschiedenen Sachen, schreibt Barusch, von denen keine ohne die andere existieren kann, kommen zu ihrer gemeinsamen Erhaltung zusammen. Als erste Conquista, die das Kriegswesen betrifft, als zweite Navegação, Seefahrt, die der Geografie entspricht, und als dritte Comércio, Handel, der mit Waren zu tun hat. Und? Der Teil des Kriegswesens, dessen Beschreibung wir in Asia geben wollen, handelt von Descubrimento und Conquista der Länder und Meere des Ostens und beginnt zur Zeit des Infanten Dom Henrique, dem Primero Inventor desta Milicia Austral e Oriental, ersten Urheber dieser nach Süden und Osten gerichteten Kriegskunst. Navegação, schreibt er weiter, entspricht die geografische Gesamtheit alles Erkundeten. Und Comércio? Ein Bereich, in dem generell alles ohne gesetzliche Regelung und Vorsichtsmaßnahmen vor sich geht und nur von der Gewinnsucht eines jeden beherrscht wird, umfasst die Ordnung, in die wir ihn, wie bei allen praktischen Wissenschaften und Künsten üblich, nach allgemeingültigen Gesetzen und besonderen Richtlinien gebracht haben. So Barusch. Der Eindruck von den Vorgängen im Einzelnen, wie Zurara sie schildert, ist sehr viel chaotischer im Ablauf als das Bild, das später Duarte Pacheco oder Barros wiedergibt. Auch der Tatsache, eine neue Insel im Ozean gefunden zu haben, wurde bei Zurara keine besondere Beachtung geschenkt. Sie fuhren dahin, heißt es schlicht. Sie kamen an. Wichtig war, sie in Besitz zu nehmen, zu unterwerfen, zu besiedeln. Einzelne Inseln der Kanaren und der Madeira-Gruppe waren bis zur Zeit des Infanten Dom Enrique oft mehrmals gefunden und wiedergefunden worden. Konsequenzen hatte es erst, wenn sie auch Teil der Conquista wurden. Nur bei den päpstlichen Schenkungen und Übertragungen der Rechte an diesen Fundsachen, unbekannten Inseln und Ländern, die keinem christlichen Herrscher gehörten, spielte diese Tatsache juristisch eine entscheidende Rolle. Invenire und repariere. An etwas kommen und etwas Verborgenes wiederfinden. Wieder ans Licht, zum Vorschein bringen. Ausdrücke für den Vorgang des Findens, der den Besitzanspruch begründete. In der Praxis der Erkundungs- und Aufklärungsunternehmungen durch die Könige von Kastilien im westlichen Ozean, eingeschlossen in Descubrir, der ersten Phase militärischer Eroberung herrenloser Inseln und Länder. Zugleich aber auch eine Erweiterung dieses Begriffs gegenüber dem portugiesischen Verständnis des Wortes. Es war eine andere Geschichte. Die portugiesischen Aufklärungsunternehmen folgten der afrikanischen Küste zur Conquista des Seewegs nach Indien. Sie eroberten das Meer und den Seehandel. In den Verträgen der kastilischen Krone mit Cristóbal Colón ist mit keinem Wort von einem Seeweg nach Indien die Rede. Da geht es um gewisse Inseln und Festländer im Westen des Ozeanischen Meeres, die er auskundschaften und übernehmen kann. Descubrir o ganar. In seinem offiziellen Bericht an den Schatzmeister des Königs Fernando über den Erfolg der Reise ist seltsamerweise mit keinem Wort von descubrir die Rede, sondern nur von hallar, finden. In dem auch in lateinischer Übersetzung in kurzer Zeit mehrfach gedruckten Text entsprechend invenire. Ganar, in Besitz nehmen, war wichtig, um die Verträge mit den Königen zu erfüllen. Das Geschäft des Descubrir betraf einmal das Unternehmen als Ganzes. Auf Erkundung auszufahren. Navigar para Descubrir. Oder die genaue Auskundschaftung von etwas Bestimmtem, das schon gefunden ist. Beispielsweise zwei Flüsse an der Nordküste von Kuba. Aber er würde nur viel Zeit verlieren, denn solche Flüsse zu erkunden ist eine Sache für sich. Oder es wäre unvernünftig, zwischen diesen Inseln bei Nacht weiter zu segeln, bevor man sie nicht erkundet hat. Um Descubridor zu sein, genügt es nicht, unbekanntes Land oder eine unbekannte Insel als Erster aufgesucht zu haben. Descubrir, conquistar y poblar, Auskundschaften, erobern, feste Ortschaften gründen, gehören noch 1584 für Baltasar de Obregón zusammen. Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, escrita por el conquistador, heißt eine Geschichte der älteren und der neueren militärischen Aktionen zur Unterwerfung der Gebiete im Norden von Neuspanien. Descubrimiento ist bei ihm, wie schon bei Duarte Pacheco 80 Jahre früher, sowohl die Tätigkeit von Descubrir, wie das auf diese Weise erschlossene Gebiet. Conquistar el nuevo descubrimiento. Das neu erschlossene Gebiet erobern. Aber im allgemeinen Gebrauch hatten die Wörter Descubrir und Descubrimiento schon längst ihre präzise Bedeutung als militärische Fachausdrücke verloren und machten eine inflationäre Verwendung durch. Sie verdrängen Wörter so unterschiedlicher Bedeutung wie finden oder ankommen und tauchen immer wieder auf, wo sie genauso gut entbehrlich wären. In ihrer Vieldeutigkeit wird schon die legendäre Aura von Entdeckung spürbar. Die Ideologie von Entdeckung, wie sie in den europäischen Sprachen bis heute zum Ausdruck kommt. Entstanden ist sie auf der anderen Seite der Erde, im Westen. In der neuen Welt. Ein anderes falsches Wort. Der Mann, der Descubrir aus seinem Zusammenhang mit Conquista löste und die Bedeutung, in der das Wort zu seiner Zeit gebraucht wurde, vernebelte, hätte es besser wissen müssen. Er war 18 Jahre alt, als Colón zu seiner Fahrt nach Westen aufbrach. Sein Vater und Onkel, schon bei der zweiten Expedition des Admirals dabei, schenkten ihm einen Indianersklaven. 1502 ging er nach Española. 8 Jahre später, inzwischen zum ersten Priester auf den neuen Inseln und Ländern geweiht, machte er aktiv bei der äußerst drastischen Conquista von Kuba mit. Bartolomé de las Casas, Conquistador und Spross einer alten Conquistadorenfamilie, die schon bei der Eroberung der Kanaren dabei war, wandelte sich 1514 in seinem 40. Lebensjahr zu einem Kämpfer für die Rechte der Eingeborenen. Er hasste die Conquistadores und alles, was mit Conquista zu tun hatte. Er ist ein Verehrer und Freund des großen und ersten Descubridor de las Indias, Cristóbal Colón. Der Conquistadorenhasser schafft die Fiktion eines nicht auf Eroberung, sondern allein auf die Einsammlung der Seelen gerichteten Descubrimiento. Wenn Colón bei seinen Fahrten in den Westen des Ozeanischen Meers auf Land stößt, wie auf der ersten Reise auf die Insel Guanahani, sein Unternehmen sich also als Erfolg beweist, bemerkt er nur, wir kamen an. So sah die gefeierte Entdeckung der neuen Welt aus. Las Casas, der von Colons Tagebuch der Reise eine Abschrift anfertigt, notiert am Rand schon, als die Insel in der Nacht gesichtet wird. Este descubrimiento. Erkundung kann das nicht mehr heißen. Hier hat das Wort schon die Bedeutung von Entdeckung aufgenommen. Das neue Verständnis wird bei Las Casas dominant durch extensive Verwendung des Wortes. Von keinem anderen Autor jener Zeit wird es in der Geschichte der indischen Länder im Westen quantitativ so maßlos und wo immer nur möglich eingesetzt. Sogar das Projekt der Westfahrt, wie Colón es den Königen unterbreitet. Mi empresa, mein Unternehmen nennt er es. Wird zum Vorschlag seines Descubrimiento gemacht. Ziel von Descubrir war Herrschaft, nicht Erkenntnis. Die blieb Mittel zum Zweck. Doch die gewonnenen Erkenntnisse sind darum nicht weniger Erkenntnisse. Nur richtete sich die Art dieser Erkenntnisse immer auf ein bestimmtes Ziel, eben Herrschaft. Trotzdem lässt der wissenschaftliche Fortschritt sich nicht leugnen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eine falsche Vorstellung von der Geschichte, wie sie in den gleichen Wörtern heute erscheint, weil wir sie anders verstehen. Oder Wörter an die Stelle von anderen treten. Beispielsweise die neue Welt. Peter Martyr wird überall und immer wieder gerühmt, den Ausdruck als erster gebraucht zu haben. Da der Humanist Latein schreibt, hieße das entsprechend Mundus Novus. Was nicht ein einziges Mal bei ihm vorkommt. Für den humanistisch gebildeten, stilistisch unangemessenes, vulgärsprachliches Latein. Bei Peter Martyr heißt es, wie sich gehört, Orbis Novus. Doch obwohl in den romanischen Sprachbildungen die Entsprechungen für Orbis existieren, wird in den Vulgärsprachen damals der volkstümliche Ausdruck Mundus zur Bezeichnung des von Peter Martyr Orbis genannt. Mit der neuen Welt hatte Peter Martyrs Orbis Novus gar nichts zu tun. Orbis ist die dem Betrachter zugewandte Halbkugelseite, unsere Hälfte. Und auf der anderen Seite eben die uns bisher unbekannte Hälfte, die neu für uns ist. Orbis und Novus Orbis. Nicht alte Welt, neue Welt. Die eine und die andere Hemisphäre. Der im Westen jetzt unserer Erkenntnis erschlossene Erdkreis der Antipoden. Die berühmte Stelle, wo der Ausdruck bei Peter Martyr zum ersten Mal auftaucht, lautet Colonus ille novi orbis repertor. Novi orbis, klein geschrieben, noch nicht einmal groß und auch nicht mit nachgestelltem Novus zu einem Begriff zusammengefasst. Und Colonus? Soll unser Kolumbus sein. Aber Colonus ist die Lateinisierung von Colon. Columbus wäre die von Columbo. Das war doch ursprünglich sein Name. Colon wurde er erst in Kastilien genannt. Und für seine Landsleute blieb er Columbo. Keineswegs. Wie der Italiener Peter Martyr beweist, der ihm nahestand und wusste, worauf es dem Mann ankam. Sein neuer Name Colon war nicht eine bloße Anpassung ans Kastilische. Wie Giovanni Capoto etwa in England John Cabot wird. Es ist ein bewusster Namenswechsel gewesen, in dem ein Programm zum Ausdruck kommt. Weg von der Taube zum Kolonisten. Außerdem wollte er, dass seine Nachkommen sich schon durch den Namen von den anderen Zweigen der Familie unterscheiden. Aber durchgesetzt international hat sich, abgesehen von spanischsprachigen Ländern, der alte Familienname, die Version mit der Taube. Christoffel Dauber. Das heißt auf Deutsch, man hat auch nicht den geringsten Respekt vor dem ausdrücklichen persönlichen Wunsch eines Mannes, der gerade das zum Ausdruck bringen würde, was angeblich seinen Ruhm ausmachen soll. Absurd. Man preist das Werk von Colon und nennt ihn Columbus. Falsche Wörter und falsche Namen, die eine falsche Geschichte erzählen. Colonus ille novi orbis repertor. Auf Deutsch in etwa jener Colon, der den Weg zur unbekannten Hälfte der Erde wieder geöffnet hat. Samuel Elliott Morrison, Admiral und Professor für amerikanische Seefahrtsgeschichte. Leiter der von der Harvard University und Carnegie Corporation gesponserten Columbus-Expedition, der den Routen von Colons vier Reisen nachsegelte, beschrieben in seiner mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Biografie, einem seit 50 Jahren weltweit beliebten Meisterwerk, bläst Peter Martyrs sehr sachliche Bemerkung auf zu dem historischen Schulst von That famous Columbus, the discoverer of a new world. Neue Welt, großgeschrieben und schon zum Namen gemacht. Wobei der Seefahrtshistoriker nicht scheut, auch im lateinischen Zitat die Schreibweise nach seiner Vorstellung zu ändern. Colonus ille novi orbis repertor. Eine kurze Notiz am Ende eines Briefes, um seinem Freund Kardinal Ascanio Sforza noch mitzuteilen, dass dieser Mann, von dessen erster Westfahrt er schon früher erzählte, von seinen Königen zum Großadmiral der indischen Meere im Westen gemacht und mit einer bedeutenden Flotte wohlgerüstet zum Ausbau eines schon angelegten Stützpunktes wieder dorthin geschickt worden sei. Nicht unsere Entdeckung Amerikas, die gefeiert wird, interessierte die Zeitgenossen der Geschichte damals, sondern dass ein unbekannter Mann aus Ligurien mit seinem Unternehmen zu einem ansehnlichen persönlichen Erfolg gekommen war und die Krone weiter in ihn investierte. Das war's.